بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, wir machen weiter mit unseren 200 Fragen und Antworten in der Aqida. Heute die vierte Frage, das ist eine kurze Frage. ما هي العبادة؟ Was ist die عبادة؟ Und hat der Autor die beste Erklärung für Ibadah, die von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah geführt wurde, genommen als Antwort. Er sagt, die Ibadah ist ein umfassendes Wort, für alle sichtbaren und unsichtbaren Taten und Worte, die Allah liebt und frei von allem ist, was dagegen spricht oder widerspricht. Da habe ich ein paar Änderungen an der Übersetzung hier vorgenommen, falls ihr das mitlest, inshallah ta'ala. Also, er sagt hier, das ist ein umfassendes Wort für alles, was Allah liebt. Und ihr findet eigentlich eine Übersetzung, und damit zufrieden ist. Alles, was Allah liebt und damit zufrieden ist. Fällt hier. Ein umfassendes Wort für alles, was Allah liebt und damit zufrieden ist. Von den Worten und den Taten. Ob sie sichtbar oder unsichtbar sind. Das heißt, ob du sie tust öffentlich oder ob du sie im Herzen trägst. Herzenstaten. Wie Gottesfurcht, Liebe zu Allah und solche Taten. Und dann sagt er, wal baratu mimma yunafi dhalika wa yudad, und die Freiheit und frei ist, was dem widerspricht. Also es sollte natürlich nicht etwas sein, was dagegen spricht. Also dieser Zusatz ist zwar nicht unbedingt notwendig, aber er ist bestätigend für den, was davor war, dass die Taten und Worte, die man tut, kein Widerspruch zum Islam haben, keinen Widerspruch in der Tat in Sicht. Also nicht, dass man sagt, ich möchte etwas Gutes tun und dabei tut man eine sündige Tat. Das zählt nicht. Also du kannst nicht sagen, ich habe eine gute Absicht, aber mache schlechte Taten. Oder ich habe eine schlechte Absicht und mache gute Taten. Also die zwei dürfen sich nicht widersprechen. Die Absicht und die Tat müssen übereinstimmen. Und die Ibadah ist erst eine Ibadah, wenn sie einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht wurde, wenn sie einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala mit Ikhlas, mit Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, nur für Allah gemacht wurde und nach dem Vorbild vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, nicht so wie ich denke, nicht so wie du denkst, sondern wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Also Taten, Ibadah ist ein umfassendes Wort für das, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und damit zufrieden ist, von den Taten wie Gebet, Fasten, Zakat, Hajj oder den Worten, Gute sprechen, Koran lesen, Dhikr machen und so weiter. Offenkundig oder verborgen. Offenkundig Taten, die man öffentlich sieht, macht, hört oder die im Herzen sind, wie der Glaube an sich, wie der Liebe zu Allah, wie der Hass zu dem, was Allah hasst, die Liebe zu dem, was Allah liebt, Gottesfurcht und so weiter. All diese Taten sind innerliche Taten. Naam. Und diese dürfen sich nicht einander widersprechen. Das ist bezüglich Ibadah. Barakallahu fikum, fajazakum Allahu khairan.